wenn einmal alles gewesen sein wird und wieder weht wieder ein anderer Wind. Und wenn einmal alles gewesen sein wird und nur ein paar Bille geblieben sind. Zum Beispiel der Tanz auf dem Siegestor, Schreckenstor nicht nur für Juden. Zum Klatschemarsch der Gemütlichkeit, die Reichskriegsflagge auf Würstchenbuden und Arbeiterbauern am Wegesrand, die Kappe ziehen, Karossen nach Gaffen. Na, und das macht geile Grinsen auf den Visagen der endlich befreiten Pfaffen. Pfaffen. Und wenn einmal alles gewesen sein wird und wieder weht wieder ein anderer Wind, und wenn einmal alles gewesen sein wird und nur ein paar Bilder geblieben sind. Die Frau vor dem Foto von Rosa und Karl sagt, die werden noch einmal erschlagen. Wir hatten unsere Träume verloren, da konnte ich's dann nicht mehr ertragen. Und auf dem Panzer wie Lenin, der stand in den fernen, vergessenen Tagen. Ein anderer, der jetzt die Freiheit verspricht und die zerrissenen roten Fahnen, roten Fahnen. Und wenn einmal alles gewesen sein wird und wieder weht wieder ein anderer Wind, und wenn einmal alles gewesen sein wird und nur ein paar Bilder geblieben sind. Zum Beispiel wir vor dem Fernsehschirm, aufgeblasen, nicht nur die Backen. Und in den Garten rennen und da die Pflaumenbäume abhacken. Und lachen und tanzen und singen ringsum das Volk, ach, das Volk, als hätte es gewonnen. Und wir unterm letzten Pflaumenbaum, Genossinnen, haben wir bloß gesponnen. Bloß gesponnen. Und wenn einmal alles gewesen sein wird und wieder weht wieder ein anderer Wind, und wenn einmal alles gewesen sein wird und nur ein paar Bilder geblieben sind, was antworten wir, wenn die Enkel sagen auf unseren Befehl, heller hoffen, ihr fechtet's besser aus? Na, Opa, klar. Wo kann man dafür die Blaupausen kaufen? Und wenn dann die Zeit, die verdammte Zeit, wieder mal rinnt aus den Händen, wohin wird sich dann alles, ja alles, noch einmal wenden, noch einmal wenden? Und wenn einmal alles gewesen sein wird und wieder weht wieder ein anderer Wind, und wenn einmal alles gewesen sein wird und nur ein paar Bilder geblieben sind.